Jetzt. Dein DJ-Set on air. Spurenkampfspiel. Heute mit APK. Ich geh den ersten Schritt, auch wenn ich den ja sonst nie geh. Doch nicht, dass es mich trifft, doch jetzt ist es zu spät. Einmal kurz nicht aufgepasst, hab ich die drei Wörter gerade laut gedacht. Bin mit Schmetterlingen in meinem Zimmer aufgewacht. Das war mit meinem Herzen so nicht ausgemacht. Doch ich hab einmal kurz nicht stummes Herz, es macht auf einmal Krach. Ich kann es nicht erklären, das tut es immer, wenn du lachst. Vielleicht wird das hier nicht mehr, wird's am Ende doch nicht passt. Doch ich glaub, ich mag dich sehr, das hab ich lang nicht mehr gehabt. Einmal kurz nicht aufgepasst, hab ich die drei Wörter gerade laut gedacht. Bin ehrlich, du bringst mich grad komplett aus dem Takt. Wie perfekt wär's, wenn du mich jetzt auch so magst, auch so magst. Einmal kurz ein Schiff. Einmal Einmal kurz nicht aufgepasst. Hab ich die drei Wörter gerade laut gedacht. Bin mit Schmetterlingen in meinem Zimmer aufgewacht. Das war mit meinem Herzen so nicht ausgemacht. Doch ich hab. Wir beide haben uns irgendwie entfernt. Jeden Tag ein bisschen mehr, viel zu lange nicht bemerkt. Du und ich sind nur noch beste Freunde. Wir haben alles gegeben, doch es hat nicht gereicht. Sag mir, hättest du das je gedacht, dass wir zwei jetzt hier liegen und unsere Welt ist vorbei. Ich halt's kaum aus, wie sehr ich das grad hab. Wir waren fast wie füreinander gemacht. Fast alles nie. Ich wünschte mir, ich würde es gerade nur träumen. Es soll wieder sein, wie es mal war. Du jede Nacht in meinem Arm waren uns unendlich nah. Und jetzt wollen wir aus allen Wolken. Wir haben alles gegeben, doch es hat nicht gereicht. Sag mir, hättest du das je gedacht, dass wir zwei jetzt hier liegen. Es ist vorbei. Ich hätte kaum aus, wie sehr ich das gerade aus. Wir haben alles gegeben. Sag mir, dass du das liebst, dass wir zwei jetzt hier liegen. Ich hätte kaum aus, wie sehr ich das gerade aus. Wir waren fast wie füreinander. Little touches of ditty, little touches of ditty. Hey,

I started feeling attached. Somewhere I was in a feeling bad. Maybe I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Cause I'll be a selfie in the room. Auch wenig Zeit, wir geben uns zufrieden mit dem, was übrig bleibt. Keine Eifersucht, das haben wir uns gesagt. Uns beiden geht's damit gut, das war so abgemacht. Ich will nicht, dass du gehst, bitte bleib noch ein bisschen. Mir egal, wo du schläfst, dann ich muss es nicht wissen. wir haben abgemacht, dass wir uns nicht vermissen. Und wenn uns einer fragt, sind wir irgendwas dazwischen? Wenn nicht, dass du gehst, bitte bleib noch ein bisschen. Mir egal, wo du schläfst, dann ich muss es nicht wissen. Denn wir haben abgemacht, dass wir uns nicht vermissen. Und wenn uns einer fragt, sind wir irgendwas dazwischen? Ich hab grad nichts zu tun, du hast auch wieder Zeit. Auch ohne die drei Worte willst du bei mir sein. Keine Fragen mehr, kein Anruf mehr in der Nacht. Uns beiden geht's damit gut, das war so abgemacht. Yeah. Ich will nicht, dass du gehst, bitte bleib noch ein bisschen. Mir egal, wo du schläfst, und ich muss es nicht wissen. Wie wir haben abgemacht, dass wir uns nicht vermissen. Und wenn uns einer fragt, sind wir irgendwas dazwischen. Irgendwas dazwischen. Irgendwas dazwischen. Wie wir haben abgemacht, dass wir uns nicht vermissen. Und wenn uns einer fragt, sind wir irgendwas dazwischen. there's no jump into Eden. It's so sad that you're leaving. It takes time. Wir könnten dort viel höher springen, wir könnten dort viel lauter singen, als unten hier auf für uns bereit und wir verwenden keine Zeit. Lass uns heute noch zum Mars fliegen, einfach in dem roten Sand liegen. Mein Haus steht für uns bereit und wir verschwenden keine Zeit. Das muss doch keiner mitkriegen. Lass uns heute noch zum Mars fliegen, einfach in dem roten Sand liegen. Mein Haus steht für uns bereit und wir verschwenden keine Zeit. Das muss doch keiner mitkriegen. Lass uns heute noch zum Mars fliegen, einfach in den roten Sand liegen. Lass uns heute noch zum Mars fliegen, einfach in den roten Sand liegen. Lass uns heute noch zum nach Berlin. Am Ende bist du dann alleine hin. Ich heb nicht ab, wenn du mich anrufst in der Nacht. Schreib nicht zurück, wenn du mich fragst, was ich mach. Ich hör nicht hin, wenn du von Tinder meldest. Ich dich hab, du hörst und sang, wenn du im Bett bei deiner Nächsten liegst. Man sieht sich immer zwei Paar und mir wär lieber kein Paar, kein Paar mehr. Man sieht sich immer zwei Paar, zwei Paar. Probier mir bitte kein Mal mehr. Dein Set auf der ganzen Welt. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. Ging auseinander und dann kam ein anderer. Ich seh ihn allein stehen, um dann zu dir zu gehen. Und ich lasch grad alle deine Bilder. Und die Erinnerung mit Freunde bleiben wir nicht. Denk doch mal schnell an den Text von Poiseuille. Wollt dir damit sagen, was ich von dir will? Was denkst du, was jetzt meine Mom von dir hält? Ich heb nichts ab, wenn du mich anrufst in der Nacht. Schreib nicht zurück, wenn du mich fragst, was ich mach. Ich schau nicht hin, wenn du von Tinder matchst. Immer zweimal und mir war lieber keinmal, keinmal mehr. Man sieht sich immer zweimal, zweimal. Probier mir bitte keinmal, keinmal mehr. Schreib grad das Ende, es fällt mir nicht mal schwer. Nur für uns zwei gibt's gar keine Chance mehr. Ich weiß, du wünschst dir, dass ich gerade bei dir wär. Nur dein Beifahrersitz bleibt weiterhin der. Ich krieg dich ab, wenn du mich anrufst in der Nacht. Schreib nicht zurück, wenn du mich fragst, was ich mach. Ich schau nicht hin, wenn du von Tinder matchst. Sprich dich auf, du hörst den Song, wenn du im Bett bei deiner Nächsten liegst. Man sieht sich und mir war lieber kein Mann mehr. Man sieht sich immer zweimal und mir war lieber kein Mann mehr. Man sieht sich immer zweimal, zweimal. Probier mir bitte kein Mann mehr. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me. you how I call my life. And now without you, I can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. Oh, they say you know it, but you know it, and I know. Oh, promise that you hold me close, don't let me go. Take my heart, don't break it. Love me to my bones. All this time I've wasted. You were right there all along. You and I start dancing into twilight songs. We were never stretching. You were right there all along. Schwarz-Weiß, ein Blick, ein Wort, ein Zug, wär schon genug. Ich hab mich schon so oft gefragt, liegt's an mir, dass ich so gern woanders wär, bloß nicht hier. Ich hab mir tausendmal gesagt, da gibt's so viel mehr, da gibt's so viel mehr. Oh, oh, oh. Von jetzt an lass ich nur noch Licht in meiner Welt. Niemand da, der mich an Boden hält. Kampfsprung in neue Umlaufbahn. Oh, oh, oh. Von jetzt an dreh ich mir die Zeiger, wie ich will. Werf die alten Kleider auf den Müll. Schreib's auf alle Wände, weil ich's kann. Oh, oh, oh. Von jetzt an lass ich nur noch Licht in meine Welt. Niemand da, der mich an Boden hält. Quantensprung in neue Umlaufbahn. Oh, oh, oh. Von jetzt an lass ich nur noch Licht in meine Welt. Niemand da, der mich an Boden hält. Quantensprung in neue Umlaufbahn. Oh, oh, oh. Von jetzt an lass ich nur noch Licht in meine Welt. Das Salz in den Augen, zwischen Tränen und Staub, fällt schwer am Strand zu. Ich will. Ey, Killer Lady, ich lad dich gern ein. Du musst von einem anderen Stern sein. So ungeheuer Monster sexy, ich hab dich zum Fressen, yeah. So scharf wie Rasierkling, willst du mich zum Explodieren bringen? Fahr deine Krallen aus, kratz mir den Rücken auf, zeig mir doch mal deine Piercings. Ich füll ihr Shampoos Glas nochmal nach. Sie guckt mich an und lacht und sagt, ich sei der geilste Junge dieser Welt. Doch das wird nichts ändern, denn sie steht auf Männer. Sie hat den Monster-Body mit dem Monster-Blick und ihr Monster-Boom-Boom. Gib mir den Kick, sie ist ein Monster, Monster. Sie macht mir Angst, doch ich weiß, wie sie tickt. Sie ist ein Monster, Monster. Sie macht mir Angst, doch ich weiß, was ich will. Sie ist gefährlich, doch ich komm nicht von ihr los. Meine Sucht nach ihr ist einfach viel zu groß. Kick, sie ist ein Monster, Monster. Sie macht mir Angst, doch ich weiß, wie sie kriegt. Sie ist ein Monster, Monster. Sie macht mir Angst, doch ich weiß, was in die Ewigkeit. Lunge pfeift, Augen rot, Glückseligkeit. Das Gefühl, dass ihr gerade meine Seele heilt. Ich bin froh, ja, ich reiß in die Ewigkeit. Herz pocht, Lunge pfeift, Augen rot, Glückseligkeit. Das Gefühl, dass ihr gerade meine Seele heilt. Ich bin froh, ja, ich reiß in die Ewigkeit. Herz pocht, Augenrot, Glückseligkeit. Das Gefühl, dass ihr gerade meine Seele heilt. Ich bin froh, ja, ich reiß in die Ewigkeit. Herzpocht, Lungenfrei. Augenrot, Glückseligkeit. Das Gefühl, dass ihr gerade meine Seele heilt. Ich bin froh, ja, ich reiß in die Ewigkeit. Denn weißt du, manchmal zerdenkt man zu viel, macht sich selbst über.